Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 3, Tag 8. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Wie gut ist das Leben, wenn wir die ganze Aufmerksamkeit auf Jesus richten. Er ist derjenige, der die Gemeinde auf übernatürliche Weise wachsen lässt. Und nun Vers 8. Derjenige aber, der pflanzt und derjenige, der wässert, sind gleich wichtig und gehören zum selben Team. Es gefällt mir sehr, wie die Passion-Übersetzung das ausdrückt. Sie gehören beide zu demselben Team. Wenn sie im selben Team sind, versuchst du, das Team zu spalten, je mehr du Partei ergreifst. Warum solltest du das tun wollen? Stell dir vor, du unterstützt eine bestimmte Fußballmannschaft und sagst, ich bin total gegen diesen Torwart. Ich bin gegen ihn. Ich will ihn einfach aus der Mannschaft haben. Wenn du den Torwart aus der Mannschaft herausnimmst, wird deine Mannschaft verlieren, weil sie viele Tore kassiert. Wir müssen verstehen, dass im Reich Gottes alle in demselben Team sind. Doch schau dir das an. Alle sind im selben Team. Und was sagt Paulus dann? Er sagt, aber jeder wird für seine Arbeit belohnt werden. Das heißt, wenn Paulus gute Arbeit geleistet hat, wird er für seine Arbeit belohnt werden. Wenn er keine gute Arbeit geleistet hat, dann wird er keinen Lohn erhalten. Das ist eine unglaublich schöne und wichtige Sache, die wir verstehen müssen. Denn das zeigt uns wieder, dass jeder einzelne Christ von Jesus belohnt werden wird und nicht von Menschen belohnt werden muss. Mein Freund, ich habe eine Frage. Tust du etwas, um hier auf dieser Erde belohnt zu werden? Tust du etwas, um den Beifall der Menschen zu bekommen? Tust du etwas, damit die Leute am Ende des Tages zu dir sagen, Mann, das war unglaublich? Denke daran, wenn dies deine Motivation ist, dann hast du nicht verstanden, dass jede Belohnung allein von Jesus kommt. Weißt du, warum das so wichtig ist? Weil wir alles, was wir tun, für den Herrn tun sollen. Und er ist der Einzige, der uns belohnen kann. Und wenn es für ihn ist, dann erlaube ihm, dies zu beurteilen. Kümmere dich nicht darum, was die Leute denken. Mir gefällt, wie die Passion-Übersetzung den nächsten Satz und den nächsten Vers ausdrückt. Denn da gibt es ein besonderes Wort, das ich sehr mag. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Schau mal, ich erinnere mich, dass ich einmal von meinem europäischen Team sehr überwältigt war. Überwältigt im positiven Sinn. Ich dachte, meine Güte, diese Leute arbeiten so hart. Sie dienen mir und tun das alles für Jesus. Das war sehr überwältigend. Ich drückte also einigen Leuten meine Dankbarkeit aus und eine Person sagte etwas, das ich nicht vergessen habe. Sie sagte, Reinhard, wir arbeiten eigentlich nicht für dich, wir arbeiten mit dir. Da erkannte ich, dass es genau das ist, was diese Leute antreibt. Sie haben nicht das Gefühl, dass sie für mich arbeiten, dass sie etwas für mich tun, sondern dass sie meine Mitarbeiter im Reich Gottes sind. Was würde passieren, wenn du verstehen würdest, dass du und Gott Teamkollegen sind? Dass du nicht für ihn arbeitest, sondern mit ihm zusammenarbeitest? Sobald du verstehst, dass ihr beide zusammen seid, bedeutet das, dass seine Kraft zu deiner Kraft wird. Sein Leben zu deinem Leben und seine Vision zu deiner Vision. Als ich in der Bibelschule war, hatten wir ein Fach, das nannte sich Pastoraltheologie. Der Bibelschullehrer war der Pastor der größten Gemeinde des Vereinigten Königreichs. Eine riesengroße Gemeinde. Ich erinnere mich, als er über Pastoraltheologie lehrte, hat er uns Folgendes gesagt. Der pastorale Dienst ist ein sehr einsamer Job. denn du stehst ganz oben und da oben ist es einsam. Man hat uns immer erzählt, dass es schwer ist, dem Herrn zu dienen und dass es alles kostet, dem Herrn zu dienen. Aber weißt du was? Wenn du verstehst, dass du nicht dem Herrn dienst, sondern mit ihm zusammenarbeitest. Ich weiß, das klingt wie ein Widerspruch, denn wir leben für ihn. Aber weil er in mir ist und mit mir vereint und eins ist mit mir in allem, was ich tue, bin ich ein Partner mit ihm. Das bedeutet, dass ich den besten Partner der Welt habe. Wie kann ich einsam sein, wenn ich mit dem besten Partner der Welt zusammenarbeite? Irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Vielleicht hast du nicht verstanden, dass dein Partner auf deiner Seite ist. Bis morgen!